OG. Die Temperaturen sind mittlerweile definitiv im winterlichen Territorium angekommen. Dass die Vibes aber dank deinem wöchentlichen Stromstoß gefährlich noch am Siedepunkt bleiben, ist und bleibt natürlich ein No-Brainer. Die Adventszeit hat es definitiv in sich. Neben dem, dass der Weihnachtscraze bald wieder Einzug hat, startet Ampere im Finale Endspurt. Nicht nur von diesem Jahr, sondern vom ganzen Format. Denn ab Januar wird es vorerst keinen wöchentlichen Kurztrip in die Welt der elektronischen Musik mehr geben. Bevor wir uns aber ins Archiv verabschieden, gibt es bis Ende Jahr noch dreimal das Beste, was Elektronika von hier und dort so zu bieten hat. Das mal sogar mit etwas ganz Speziellem im Gepäck. Seit Anfang der Zeitrechnung von Ampere spielen wir immer wieder Sachen von einem unserer Lieblingslabels aus der Heimat, nämlich von der Streckengang aus Freiburg. Gefährlich noch am Röstigraben zeigt das blutjunge Kollektiv, wie die Schnittmenge aus Clubmusik, Ambient, Elektronika und englischer Basstradition mit alpinem Charme so zu tönen hat. In der heutigen Folge gibt es Bilan Cuteness à Discretion. Der Thibaut, der Eric und der Alexis erzählen mehr über ihr Label, ihre Sessions und wieso sie so verdammt motiviert sind, nach vorne zu gehen. Neben Blabla gibt es natürlich auch Musik. Alle Tunes findest du wie immer in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Und falls dir das Blabla doch gefällt, findest du alle bisherigen Episoden überall, wo es SRF-Podcasts gibt. Bevor wir hier wehmütig werden, steigen wir lieber in ein Triplet an frischem Material. Wir hören uns später beim Interview, hier in der 60. Folge von Ampere, mit mir und Benni, hier auf SRF Virus.

Ampere. Elektronisch. Immer handpflückt. Thibaut, Eric und Alexis, danke, dass ihr euch die Zeit für das Online-Rendezvous nehmt. Und da wir bereits einiges über euch gehört haben, frage ich lieber mal direkt, wer seid ihr und was ist das Label Strecke so in a nutshell? Also wir sind 8 Junge von Fribourg und wir sind ein unabhängiges Musiklabel. Und ja, alle Leute kommen aus verschiedenen Horizonten und wir machen so Music-Output, wir machen Events, wir haben auch Grafiker dabei, machen wir Ausstellungen und wir machen alles, was möglich ist. Also es ist so eine Art multidisziplinäres Team, aber vor allem das Label. Es ist sehr, sehr breit, aber eigentlich, wir bezeichnen uns als ein Label. Musiklabel, ja. Alright. Ihr bezeichnet euch als ein Musiklabel. Das heisst, ihr habt auch natürlich Releases, die haben wir auch schon gespielt bei Ampere. Wir spielen auch ganz viel Musik jetzt in dieser Show. Wie würdet ihr aber Strecke und die Musik, die auf Strecke rauskommt, in eigenen Worten beschreiben? C'est un peu regroupement de jeunes personnes qui tirent à la même corde du fait de se retrouver ensemble pour faire la fête, écouter de la musique, produire de la musique et réfléchir un peu à des questions actuelles en fait, je sais pas. Mais le mot d'ordre en fait c'est pour nous c'est le mélange et le vivre ensemble et tour d'événements et le fait que les gens se rencontrent. Et tout ça, on le fait par le biais de sortir de la musique, en fait. L'aspect de publication, il est important. Kurz gesagt, es geht um zusammen sein, zusammen Sachen machen, zusammen Musik hören, produzieren und schlussendlich, das Ganze geht in eine Richtung und die Richtung ist Musik publizieren, Events machen und Spass haben und Bier trinken, ja. alles klar. Das klingt nach einer ordentlichen Portion an guten Vibes. Einflüsse und Inspirationen sind natürlich fundamentale Bestandteile von eigenen Ideen. Was sind so eure musikalischen Eckpunkte? Was sind die Inspirationsquellen und was ist euer Background? Je pense qu'on vient tous de choses différentes, qu'on a tous vécu notre jeunesse, enfin notre très très jeunesse dans des choses différentes et quand on s'est rencontrés tous ensemble on avait tous des choses à s'apporter en fait et moi personnellement je viens de quelque chose de très punk, de très dark, de très anglais, je viens du dubstep, je viens de la bass, de la house aussi beaucoup et ce que j'aime dans tout ça c'est cette frénésie de l'instant présent et aussi d'autres choses qui sont arrivées et qu'on s'est apporté mutuellement en fait. Ja, also ja, wir kommen alle aus verschiedenen Horizonten, wenn es um Musik geht. Und zum Beispiel UK, Bass, Dubstep, Punk, sehr viel Punk auch. House Music ist ein sehr wichtiger Bestandteil von unserem Background. The Spirit. Mhm. Und auch das ganze Spirit, was dahinter steckt. Und ich glaube, dass jetzt, wir merken es schon gut, dass die englische Kultur und auch Denken hier steckt. Und es gibt auch Leute im Label, die ziemlich viel interessiert im Jazz sind. Und Ambient-Musik ist auch ein wichtiges Bestandteil von unserem Label. Also es ist sehr, sehr, sehr vielfältig und wir versuchen, das Ganze zusammenzubringen und einen Kontrast zu kriegen und eine schöne Artistic Direction zu kriegen zusammen. Alright. Der Hype ist definitiv real. Bevor wir aber endgültig zum Deep Dive ansetzen, gibt es zuerst noch 2 Tunes vom Strecke-Label und wir hören uns anschliessend, wenn es ans Eingemachte geht. Ampere, dein Stromstoss bei SRF Wiels. Vorspiel geht es jetzt an die Substanz. Der Thibaut, der Erik und der Alexis vom Label Strecke sitzen wir noch immer digital gegenüber. In den nächsten Minuten erfahren wir mehr über den Hintergrund des Strecke-Label, wie die ganze Truppe an einem Strang zieht und woher und wieso so viel grandioser Output rumkommt. Thibaut, Erik und Alexis, erzählt doch bitte eure Geschichte, eure Entstehungslegende. Wie hat es angefangen? Was ist die Intention des Label und was sind so die grössten Milestones gewesen? Thibaut, du hast mit dem Label angefangen. Alors, au départ, on n'était pas très content des soirées qu'il y avait autour de nous, parce qu'il y avait que de la disco. On aime beaucoup la disco, hein, mais il y avait de la disco partout, tout le temps, et c'était que de la disco, disco, disco, new disco, et on n'en pouvait plus. Et c'était un peu difficile d'organiser des soirées dans ce milieu-là, et du coup on a décidé de faire nous notre truc et de proposer autre chose, parce qu'on avait envie d'autres choses, d'un autre groove en fait, de groove plus techno, plus dubstep, des choses plus dark en fait, d'arrêter avec... en fait on n'en pouvait plus d'entendre de la disco en fait. Also in Fribourg, es gab mega viel Musik und so, aber elektronische Musik ist mehr über mit Disco orientiert gsi. Das war ja vor 60 Jahren. Und wir waren mega motiviert mit sechs anderen Leuten, etwas Neues zu machen, eine neue Party zu organisieren. Und ganz naiv haben wir etwas gebaut und es war Strecke. Also der Name hat nicht viel Bedeutung für uns gehabt, aber ja. Also am Anfang haben wir ein Party im Frisson machen, das hat nicht geklappt. Und dann haben wir es im Café Vingtième unsere Launching-Party gemacht. Das war die erste grosse Etappe. Und dann haben wir nicht genau gewusst, was wir wollen. Und plötzlich der Thibaut hat produziert, der Benoit, der ist auch im Label, hat auch produziert. Sie haben zusammen ein Projekt gehabt. Der Thibaut hat nachher etwas machen. Und die erste Release ist gekommen. Das war im 2017, glaube ich. Und dazwischen haben wir viele Raves gemacht, kleine Events. Und plötzlich haben wir gesagt, hey, komm, machen wir etwas Seriöseres. Und haben wir wirklich so Release wollen machen, also wirklich als ein Label wollen, wir haben das Label wollen sein. Und haben wir plötzlich gesagt, komm, machen wir 1, 2, 3, 4, 5 Release. Und plötzlich haben wir gemerkt, okay, das ist etwas, was uns gefällt. Und die grosse Etappe war nachher, dass wir die Fonderie 7, also Fonderie 7 in Fribourg bekommen haben. Und das ist... Ja, es war wie eine Stube für uns. Und dort haben wir einfach... Es war wie ein Stamm... Ja, so ein Stamm war, ja, für ja, uns. Ja, ein Stamm war, genau. Und dort haben wir einfach viel Zeit... Verbracht, ja. Und haben wir nachher die Idee gehabt, wir machen Events, also No Club Sundays. Das ist eine von den grössten Meilensteine, die wir haben. No Club Sunday Events, das wir am Sonntag gemacht haben, einmal pro Monat. Und gleichzeitig haben wir viele Sachen gemacht und jetzt sind wir da. Haben wir viele Kontakte genommen wegen der Events und das geht weiter und es gibt immer so schöne Überraschungen und was weiß, was die nächsten Meilensteine sind. Das tönt nach sehr viel leidenschaftlichem Einsatz. Ihr seid gut vernetzt und wirkt wie eine grosse, aber ein bisschen diffuse Familie. Musiker und Musikerinnen, Visual Artists und jetzt noch Game Developers. Wie viele Leute sind bei euch am Start und wie organisiert sich die Gang? Also jetzt sind wir 8. Wir sind gar nicht gut organisiert. Wir haben einfach mega viel Motivation. Es ist ein bisschen die Stimmung in Strecke. Wir machen mega viel, weil wir sind ein bisschen hyperaktiv. Aber wir haben mega verschiedene Ideen und so. Und das macht eine spezielle Basis. Aber ja. Alles zusammen versuchen wir, gemeinsame Richtung zu finden. Und also bis jetzt funktioniert es ziemlich gut, ja. Il y a des artistes qui gravitent autour de la chose, tu vois. Tout d'un coup, on rencontre quelqu'un, on a envie de le faire participer, mais c'est pas pour autant qu'il fait partie du label, en fait. C'est de la collaboration avec d'autres gens qui sont d'autres, qui viennent d'ailleurs, en fait. Genau. Es gibt ziemlich viele Künstler und Künstlerinnen, die von dem Anfang mit Strecke etwas zu tun haben. Und ja, wir sind nicht alleine, also wir sind... Also wir sind 8 Personen im Kern. Genau. Und im Außerkern gibt es unzählige Leute, die alles Mögliche machen und so passiert's. Jeder einzelne Output von euch steht ein bisschen für sich selber. Von Breaking Your Goodness, vom Jokari, über Dubstep Vibes auf der Safe-EP von Ivory R. Ivy bis hin zum träumerischen Yatoni-Album, das von einem Videospiel begleitet wird. Alles tönt sehr eigenständig und in sich geschlossen. Trotzdem zieht sich ein gewisser Vibe durch alle erdenklichen Produkte. Wer gibt Artistic Direction vor und wie wird entschieden, was ins Strecke-Universum passt? Je pense que l'idée générale de la direction artistique, elle vient d'une espèce de fascination pour la pop musique, mais en même temps d'un amour profond pour la musique underground. Et qu'on essaye sans arrêt peut-être de toujours aller vers un peu un entre-deux en fait, et de jongler entre ce truc underground et d'y apporter une touche d'accessibilité pop en fait. Also alles ist einigermaßen Pop und wir versuchen Underground und eine Frange von Pop zusammenzubringen und die beiden von Besten zu nehmen. Und es ist also so ein Kompromiss zwischen beiden und wir versuchen immer im Gedanken zu haben, was wollen wir machen mit dem Pop, was wollen wir mit dem Underground machen, was ist unser Statement und das machen wir alle zusammen. Ihr seid in der Deutschschweiz ein bisschen als hypermotivierte Crew bekannt, die Qualität in allen Aspekten abliefert. Dope Scheiben, dope Partys, Killer Merch und jetzt noch ein Videospiel. Wie schaffen ihr es, das Momentum aufrechtzuheben? Woher kommen die kreativen Inputs und wieso überhaupt der Heisshunger? Das ist so eine grosse Unbekannte für uns. Ja, genau. Also wir organisieren immer so Sachen, an denen wir selber Spass haben. Spass haben, genau. Wir haben vorhin schon darüber ein bisschen diskutiert und haben nicht genau gewusst, was die Antwort ist. Also die Hype ist überhaupt nicht das Ziel, das wir haben. Ich glaube, also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht in diese Dynamik gehen. Also mit allen verschiedenen Hintergründen, die wir haben, das gibt nachher etwas Spezielles. Und ja, wenn die Leute das gerne haben und das Hype findet, okay, das ist cool. Wir wollen einfach machen, was wir gerne haben. Und ich glaube, die Vielfältigkeit der Hintergründe, die wir haben, macht das Ganze. Et si je peux ajouter un truc, je pense aussi que d'une part, il y a le passé assez post-punk de la location de Fribourg, quoi. Et je pense aussi qu'on s'est quand même tous beaucoup battus depuis maintenant 5 ans pour faire tout ce qu'on a fait. Et que c'est un peu cette espèce de violence qu'on a en nous, en fait. Sans qu'on puisse l'expliquer, mais je pense que chacun d'entre nous, on s'est tous battus pour arriver à quelque chose et que ça nous a pas vraiment quittés, en fait. In Fribourg haben wir so ein grosses Post-Punk-Punk-Heritage und ich glaube, wir haben viel gekämpft für das, dass wir Sachen machen können, dass nicht einfach möglich sind und wir haben viel müssen kämpfen für das und der Punk-Spirit von Fribourg war immer im Hintergrund gewesen. Und ich glaube, das begleitet den ganzen Prozess und ich glaube, das finden wir nachher im Releases, im Events und so Sachen. Von nichts kommt bekanntlich ganz sicher nichts. Kurz bevor wir aber noch tiefer in den Fuchsbau vordringen, gibt es zuerst noch ein bisschen Musik. Natürlich wieder vom Strecke-Label. Wir wünschen einen guten Tagtraum. Ampere auf SRF. Ampere. Elektronisch und Kompromiss. Zurück aus dem Wurmloch auf einen Ampere-Discord-Server. Noch immer besetzen der Tibor, der Erik und der Alexis vom Label Strecke der Hot Seat. Und nach dem Deep Dive von vorher geht es jetzt um ihre Herangehensweise an eine gute Session, die Zukunft vom Rave und die Überwindung vom Röstigraben. Guys, ihr habt Partys in ausgeräumten Ateliers, Keller und eure Studios geschmissen. Manchmal hat es einen Coiffeur gehabt, Homemade Espresso-Wodka-Shots und auch sonst ist es manchmal etwas anders als eine klassische Party bei euch. Was ist eure Vision, wenn es um Events geht? Ich glaube, der Eric hat das schon ein paar Mal gesagt, dass wir Party machen, wo wir gerne teilnehmen würden. Der Ziel ist einfach, dass die Leute etwas Neues entdecken, und aber auch Spass, und es muss nicht so viel experimentell sein oder so. Eine der Regeln, die wir hatten, das war implizit, ist, dass wir immer so Lives wollen. Also wir haben es probiert, wenn es möglich war, live zu haben. Also Live-Musik, Konzerte und das Ganze zusammenzubringen. Also DJ-Sets, Punk-Lives. Zum Beispiel im No Club Sunday. Und ja, ich meine, wenn es nicht geschlossen bleibt, ein Party kann wild werden. Also ja, wenn Punk plötzlich Techno oder Bass oder Dubstep trifft, dann macht es so eine riesige Explosion. Und ich meine, das macht sehr viel aus. Das bringt mich eigentlich gerade zum nächsten Punkt, Partys. Ihr habt schon viele Künstler und Künstlerinnen aus der Deutschschweiz gebucht und sind selber auch mal in Bern und Zürich anzutreffen. Braucht es eurer Meinung nach mehr Austausch zwischen den beiden Teilen der Schweiz? Und wenn ja, wie könnte man das bewerkstelligen? Also der Röstigraben existiert leider schon als zweisprachige Stadt, aber wir schon bemerken, dass so zwischen der Romandie und die Deutschschweiz einen grossen Unterschied gab. Es ist einfach immer wichtig, dass wir nicht voll über die Romandie fokussiert sind. Und es gibt einfach mega viele Talente und unbekannte Leute aus der ganzen Schweiz. Und wir haben einfach profitiert, dass so viel Diversität in der Schweiz ist. Und für uns war die Sprache nicht ein wichtiges Thema gewesen. Wir haben Englisch geredet, Deutsch und Franz und Italienisch. Und es ist mega cool. Wir haben mega viele Begegnungen gemacht. Und ja, ich hoffe, dass in Zukunft dass mehr und mehr so solche... Ich meine, es geht um die Qualität der Musik und die in der Schweiz ist sehr, sehr gross. Und es ist ziemlich gefährlich, wenn wir immer in der gleichen Stadt oder Kanton bleiben. Wir haben so viele Beispiele im Voraus von Strecken gehabt, von Crews und Labels und weiß ich nicht was, die sie zusammen so eine Art Krieg gemacht haben. Und das haben wir so peinlich gefunden. Wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Und machen wir etwas, was wir wollen, was wir gut finden. Und ich weiß nicht, also die einzige Komponente, was wichtig ist, ist einfach ein Raum zu haben, wo wir das machen können, was wir wollen. Und wenn das vorhanden ist, können wir theoretisch alles machen. Leider gibt es momentan irgendwie gar keine Räume, da ja die Corona-Season noch in Full Swing ist. Das Fehlen vom Rave hat natürlich neben versteiften Gliedmaßen noch andere Einflüsse gehabt, die auch ich direkt spüre. Der Einfluss auf meinen Musikkonsum und meine Herangehensweise als Produzent ist unbestritten. Welche Auswirkungen hat die Isolation und alles drumherum auf euren Alltag und auf euren Umgang mit Musik und dem Label gehabt? Il y a eu des rêves, il y a eu des choses qui sont passées que nous on n'a pas organisées. Mais il faut aussi dire que nous on n'a pas, on était tous en train de faire nos études à côté, on avait aussi beaucoup de travail. Et surtout l'album de Yatony, il y a un événement qui est un peu arrivé à la dernière minute, c'était que le jeu vidéo est vraiment arrivé après. Ça a augmenté la charge de travail et que du coup on pouvait pas, c'était trop pour nous en fait. Ja, wir haben alle viele Sachen zu tun gehabt und das ist nicht fertig, also das ist nicht mit dem Corona fertig für uns. Und für Musik selber, also Raves, ja, hat es definitiv nicht gehabt, aber plötzlich ist das Videospiel von Melanie Curtina für das Album von Yatony gekommen und das hat extrem viel Arbeit gegeben für uns und darum haben wir keine Zeit gehabt. Und ja, also Umgang mit Musik, mit dem Label, haben wir immer laufende Projekte gehabt. Diskussionen über zukünftige Releases und das hat eben, wie gesagt, gut getan für uns, dass wir ein bisschen Pause machen, um das Ganze zu diskutieren. Und ja, also Raves, sie sind definitiv ein wichtiges Bestandteil von unserer eben Streckenkultur, würde ich sagen. Aber das ist nicht ein riesiges Problem für uns gewesen. Auch wenn sie das nicht gehabt haben, also die Corona nicht gehabt haben, haben wir sowieso ziemlich wenig Zeit gehabt. Also es ist, ja, es hat wenig Unterschied gehabt, würde ich sagen. Okay, er hat es jetzt gerade selber angesprochen. Der Rave hat auf jeden Fall seine Wichtigkeit für Strecke. Was denkt ihr, wie raven wir in 10 Jahren? Wir haben ein bisschen diskutiert vorher und wir haben das Gefühl, es wird viel, viel mehr politisch sein. Wir merken das ja gerade jetzt, zum Beispiel in Frankreich, zum Beispiel, es gibt riesige gesellschaftliche Probleme und wir haben das Gefühl, die Schweiz ist nicht davor geschützt. Und ich meine, Musik und Rave und eben zusammen sein und zusammen Ideen teilen ist ein extrem wichtiger Aspekt der Musikaktivität, die wir haben. Und also ich kann wirklich sagen, dass in 10 Jahren es wird viel, viel mehr politischer sein als jetzt. Und Rave wird, es wird wirklich zu einem Statement werden und nicht einfach zu sagen, ja, ich komme am Wochenende Party machen in einem Wald irgendwie. Es ist wirklich politisch. Et je pense aussi que le plus important, en fait, c'est de continuer à faire vivre notre culture avec à la faire évoluer, à la faire penser différemment, mais qu'on n'oublie jamais les générations plus jeunes qui doivent aussi apprendre de ça et de ne pas laisser tomber ni les plus jeunes, ni les plus oubliés, et puis de forward cette culture-là, en fait. Es ist sehr wichtig für unsere Generation oder die kommende Generation oder so, dass wir Musikveranstaltungen machen ohne offizielle Struktur. Und es ist sehr wichtig, dass es einfach weitergeht. In Freiburg zum Beispiel habe ich schon das Gefühl, dass es schon ein bisschen politisch ist, Rave zu machen. Also staatliche Regeln ein bisschen über 2, also überholen. Alles ist zu 3. Ja. Und zu sagen, okay, 3 ist viel zu früh, machen wir Raves. Und wenn ich wenn wir keine Clubs in Freiburg haben, machen wir Raves. Und das ist schon politisch, das sage ich. Das ist schon fix so. Yeah. Aber die gesellschaftliche Wandel, was langsam kommt, habe ich das Gefühl, wenn die Leute sich merken, okay, ich habe weniger Raum, um mich zu ausdrücken, dann wird Rave zu einem... Eben, genau. Das ist genau das Wort, ja. Ich habe jetzt noch 2 kleine Fragen, bevor wir das Interview beenden. Erste Frage ist: Opening oder Closing? Moi? Oui. Closing. Parce que les gens sont un peu arrivés à une sorte de frénésie où ils ne seraient pas dans cet état-là si ce serait le début de la soirée. Et du coup, artistiquement, en tant que DJ, c'est pousser les choses. Il manque un truc là. En fait, il devrait dire opening, peak time et closing. Et moi, c'est plutôt peak time. Ich habe mega gerne so Live-Openings. Vorband oder so, habe ich gerne. Ich glaube, für mich ist auch Opening. Ich kann nicht gut die Stimmung lesen. Das bin ich nicht so gut. Mhm. Ich bin sehr, sehr auf mich konzentriert, was ich gerne habe an dieser Zeit und nicht, was die Leute wollen. Und darum bin ich im Opening zufrieden, weil ich ein bisschen spielen, was ich will. Ich komme zur zweiten Frage und ich denke, da haben wir sicher auch alle eine Meinung. 808 or 909? Oh non, mais ça c'est pas juste, hein! Oh nein, das ist schon möglich. Also, darf ich als Kompromiss? Nein, ihr darf ich oder nicht? Also im Moment bin ich mehr 909 als 808, aber vorher war ich mehr 808 gewesen. Also ein Rimshot von 808 ist der beste, was es gibt. Oh, für mich ist es sicher 808, weil ich brauche einfach Kick und nicht etwas anderes. Kicks sind auch unterm Strich das Einzige, was man braucht. Big ups Thibaut, Erik und Alexis, dass ihr beim vorerst letzten Ampere-Special dabei gewesen sind. Bleibt gesund und euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Bevor wir uns auf der Zielgerade wieder treffen, gibt es zuerst noch ein bisschen Musik. Falls euch der ein oder andere Tune gefallen hat, könnt ihr euch den ganzen Stuff in aller Ruhe in unserer Playlist auf Spotify reinziehen. Ampere, dein Stromstoss bei SRF Wiels. Thank you. let any rust in it. We won't own any club, any dance, any stage show. Yo, see we fly anywhere, we run down any dance. Coulda been London, coulda been France, coulda been Italy, coulda been Prague. Any man this way dead like dogs. If you don't believe me, I'm supposed to name Mark. Any boy this outline with shark. Me and the wickedest stuff with Hawk. Boy violate them dead like dogs. But dog we not sorry for. Cause them boy they love to talk too much to the officer. Them boy they walk like them batty. They get tagged and left in popular. But you know to the killer man's popular. So I gotta have a belly on my face. Plus I got so many shows for the burn down. Until I tell me I burn down the place. Oh, we burn down any club, any dance, any stage show. Burn them any rats, any cane roll. Any club, any dance, any stage show. Burn them any rats, any. We burn down any club, any dance, any stage show. Burn them any rats, any cane roll. Boy can't violate until I don't know. Yo. Any dance with Mr. Bean, I get burned down. Any boy diss the army, get run down. Can't ever take killer finna gun clown. Killers army, how we a run this town. The farmers walking could not come around. I grew with bond, bad man, not bun brown. Ask anybody where you know out alone. And we have the artists that get out of town. Can't ever take man to fool out clown. Cause the art gal, them not gonna leave man alone. Love it when the killer man, they in a zone. Plus the gal, them not gonna left me alone. Them not for fuck round before me phone. Them gal, they want killer man, they're open at his own. Can't ever tell the killer for real love below me. Now you know me, I roll with the crow. We burn down any club, any dance, any stage show. Born in any rats, any cane roll. Any club, any dance, any stage show. Born in any rats, any. We won't know any club, any dance, any stage show. Born in any rats, any cane roll. Boy, can't buy a deal to the don't know. Yo. Well, any dancehall, any club, we burn it down. Any boy, this the army, we run them down. Take man for clown, slap in a head back. Any when them dead, we left that. We not care about them, we not regret that. Tell a little some boys to step back. Oh, we burn down any club, any dance, any stage show. Ballin' any rats, any cane roll. Any club, any dance, any stage show. Ballin' any rats, any. We burn down any club, any dance, any stage show. Ballin' any rats, any cane roll. Boy, can't violate, turn it on, no. Yo, oh, we burn down any club, any dance, any stage show. Ballin' any rats, any. We burn down any club, any dance, any stage show. So, leider muss auch die beste Zeit irgendwann aufhören. Das macht aber nichts, denn immerhin bleiben uns in der nächsten Woche noch zwei Folgen Starkstrom, bevor es dann zurück zur Basicness vom Leben geht. Und gemäss den Traditionen von Ampere gibt es zum Schluss dann ein kleines Zückerli für den Heimweg. Coming In ist ein Killer-Tune von der Zürcher Zukunftsschmiede Subject Restrictions. Die Belia Wennewisser schiebt uns mit ihrer Neuinterpretation vom Track Island Jam mit kraftvoller Synthetik raus in Happy Place. Und dort bleiben wir auch, bis wir uns nächste Woche dann wiederhören. Big Ups sind bei der 60. Folge von Ampere dabei gewesen. Bleibt gesund, schaut aufeinander und bis in 7 Tagen zu der zweitletzten Folge von Ampere mit mir und Benni hier auf SRF Virus.